Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt werden: Kostet die ewige Strafe. Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr verdient habt?